Wenn du nun auf sie im Krieg triffst, dann verscheuche mit ihnen diejenigen, die hinter ihnen stehen, auf dass sie bedenken mögen. Und wenn du dann von irgendwelchen Leuten Verrat befürchtest, so verwirf ihnen die Verpflichtungen gleicherweise. Gewiss, Allah liebt nicht die Verräter. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, sie könnten zuvorkommen. Sie werden sich mir gewiss nicht entziehen. Und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an kampfbereiten Pferden haben könnt, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt, aber Allah kennt sie. Und was immer ihr auf Allahs Weg ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen, und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Allah. Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Und wenn sie dich betrügen wollen, gewiss, so ist deine Genüge Allah. Er ist es, der dich mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt hat. Und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können. Aber Allah hat sie zusammengefügt. Gewiss, er ist allmächtig und allweise. O Prophet, deine Genüge ist Allah und auch derer von den Gläubigen, die dir folgen. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 1000 gibt, werden sie 2000 besiegen, mit Allahs Erlaubnis. Allah ist mit den Standhaften. Es steht keinem Propheten zu, Gefangene zu haben, bis er den Feind überall im Land schwer niedergekämpft hat. Ihr wollt Glücksgüter des Diesseitigen, aber Allah will das Jenseits. Allah ist allmächtig und allweise. Wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, wahrlich gewaltige Strafe widerfahren. Esst nun von dem, was ihr erbeutet habt, als etwas Erlaubtes und Gutes, und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. O Prophet, sagt zu denen von den Gefangenen, die sich in euren Händen befinden, wenn Allah in euren Herzen etwas Gutes weiß, wird er euch etwas Besseres geben als das, was euch genommen worden ist, und wird euch vergeben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Und wenn sie dich verraten wollen, so haben sie schon zuvor Allah verraten. Und dann hat er euch Macht über sie gegeben. Allah ist allwissend und allweise. Gewiss diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abgemüht haben und diejenigen, die jenen Zuflucht gewährt und ihnen geholfen haben, sie sind einer des anderen Schutzherren. Zu denjenigen aber, die glauben und nicht ausgewandert sind, habt ihr kein Schutzverhältnis, bis sie auswandern. Wenn sie euch jedoch um der euch gemeinsamen Religion willen um Hilfe bitten, dann obliegt euch die Hilfe, außer gegen Leute, zwischen euch und denen ein Abkommen besteht. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Und diejenigen, die ungläubig sind, sind einer des anderen Schutzherren. Wenn ihr es nicht tut, wird es auf Land Aufruhr und großes Unheil geben. Und diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg abgemüht haben, und diejenigen, die jenen Zuflucht gewährt und geholfen haben, das sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Und diejenigen, die danach geglaubt haben und ausgewandert sind und sich mit euch abgemüht haben, sie gehören zu euch. Aber die Blutsverwandten stehen einander am nächsten. Dies steht im Buch Allahs. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid.